dumm, da sitz ich im Büro bloß rum. Der Kaffee dort schmeckt auch nicht mehr. Ich glaub, jetzt muss was anderes her. Ich fahr nach Südamerika und bleib mein ganzes Leben da. Die Sonne dort scheint wunderbar. Ich fahr nach Südamerika. Ich fahr nach Südamerika und bleib mein ganzes Leben da. Frauen dort sind wunderbar. Ich fahr nach Südamerika. Frau Meier kam von nebenan, ihr Hund, der sei vom Wetter krank. Eine Aspirin wollt sie sich borgen, du meine Güte, hat die Sorgen. Seit Tagen gibt es Regen, nur das ist ja schon wie Nordsee pur. Mein Badezimmer ist mein Strand, da bin ich schon ganz weiß gebrannt. Ich fahr nach Südamerika und bleib mein ganzes Leben da. Die Sonne dort scheint wunderbar. Ich fahr nach Südamerika. Ich fahr nach Südamerika und bleib mein ganzes Leben da. Die Frauen dort sind wunderbar. Ich fahr nach Südamerika. Und hinterher die Sportkritik. Jetzt hab ich bald die Nase voll. Ich frag mich, was ich hier noch soll. Ich fahr nach Südamerika und bleib mein ganzes Leben da. Die Sonne dort scheint wunderbar. Ich fahr nach Südamerika. Ich fahr nach Südamerika und bleib mein ganzes Leben da. Frauen dort sind wunderbar. Ich fahr nach Südamerika. Ich fahr nach Südamerika. Bleib mein ganzes Leben da, die Sonne dort scheint wunderbar.